Erster Samaria wird bestraft. Die Menschen waren gegen Gott. Sie sterben im Krieg. Auch Kinder und Frauen leiden. Zweiter, komm zurück zum Herrn, dein Gott. Du hast Fehler gemacht. Deshalb hast du jetzt Probleme. Dritter, sprecht mit Gott. Sagt ihm, vergib uns unsere Schuld. Sei freundlich zu uns. Wir wollen dir danken. Vierter, wir fragen Assur nicht mehr um Hilfe. Wir reiten nicht mehr auf Pferden. Wir beten keine Dinge aus Holz an. Du hilfst den Kindern ohne Eltern. Fünfter, ich werde ihren Ungehorsam heilen. Ich werde sie von Herzen lieben. Ich bin nicht mehr zornig auf sie. Sechster, ich werde für Israel wie Tau sein. Israel wird blühen wie eine Lilie. Es wird Wurzeln schlagen wie ein Wald. Siebter, seine Zweige werden wachsen. Er wird schön sein wie ein Ölbaum. Er wird gut riechen wie der Libanon. Achter, die Menschen wohnen wieder in seinem Schatten. Sie ernten Getreide und Wein. Sie werden berühmt wie der Wein vom Libanon. Neunter, Ephraim braucht keine Götzen mehr. Ich antworte ihm und passe auf ihn auf. Ich bin wie ein grüner Baum. Deine Früchte kommen von mir. Zehnter, ein kluger Mensch versteht das. Die Wege von Gott sind richtig. Gute Menschen gehen darauf. Aber wer Fehler macht, fällt dorthin.